Es ist wieder so ein Tag, an dem ich dich so vermisse. Dunkle Wolken ziehen auf, meine Gedanken werden zerrissen. Heute fühle ich mich so, als ist ein Teil von mir gestorben. Nur in deiner Nähe fühle ich mich geborgen. Jetzt sitz ich hier und ich weiß nicht wohin. Wohin soll ich gehen? Hat mein Leben ohne dich noch keinen Sinn? Ich halte es nicht mehr aus, ich muss dich wiedersehen. Dieser Schmerz, wenn du nicht hier bist, er wird niemals vergehen. Die Sehnsucht hat mich eingeholt, ich war nicht schnell genug, um zu fliehen. Wie eine Welle kommt sie über mich und ohne dich werde ich untergehen. In der Unendlichkeit, in der Unendlichkeit werde ich dann weiter leben. Und selbst dann werde ich dich niemals aufgeben. Ich schaue tief in mein Herz, um deine Bilder zu sehen. Mein Kopf ist leer, mein Kopf ist leer. Ich kann die Welt nicht mehr verstehen. War das alles nur ein Traum? Oder bist du nur Fantasie? Ich kann nur noch an dich denken. Und dich zu vergessen, schaff ich nie. Wenn du nicht willst, dann werde ich gehen. Sag mir nur, du willst mich nicht mehr wiedersehen. Dann gehe ich ohne ein Wort für immer von dir fort. Die Sehnsucht hat mich eingeholt, ich war nicht schnell genug, um zu fliehen. Wie eine Welle kommt sie über mich und ohne dich werde ich untergehen. In der Unendlichkeit, in der Unendlichkeit werde ich dann weiterleben. Und selbst dann werde ich dich niemals aufgeben. Werde ich dich, dich niemals aufgeben. Niemals aufgeben. Werde ich dich niemals aufgeben.